Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Für Facebook scheint es nach wie vor schwierig zu sein, zu unterscheiden zwischen einer kunstvoll gemalten nackten Leder von Peter Paul Rubens und einem plumpen, vielleicht sogar pornografischen Foto. Zwischen Kultur und Schund also. Ist es die pure Masse an Entscheidungen, an denen die Facebook-Mitarbeiter regelmäßig scheitern? Mitarbeiter, die sich täglich durch unvorstellbare Mengen optischen und inhaltlichen Schrott durcharbeiten müssen, die ihn wegräumen müssen? Gerade hat Facebook Rubens-Gemälde zensiert, mit denen Ausstellungen zum Barockjahr in Flandern beworben werden sollten. Die Museumsdirektoren, die von dieser Facebook-Zensur betroffen waren, die haben mit einer Persiflage per Video reagiert. Eine Facebook-Polizei warnt darin im Museum vor den gefährlichen Bildern. Excuse me. Do you have a social media account, madam? Entschuldigung, haben Sie einen Social Media Account? No? Okay. Thank you very much, sir. You do have it. Any of you have a social media account? Yes. Wir müssen Sie von den Nacktbildern wegbringen. We need to protect you against nudity, even if artistic in nature. Wir müssen sie vor Nacktheit beschützen, auch wenn es Kunst ist. Dazu gehören Gemälde von einzelnen Körperteilen wie Bauch, Hintern oder Dekolleté. Es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Facebook-Polizei also warnt. Doch es geht keineswegs immer nur um Kunstwerke, die gelöscht werden. Fatal sind auch Inhalte, die auf Facebook erlaubt sind. Zum Beispiel ist das Leugnen des Holocaust möglich. Bei Facebook gibt es offenbar nicht den Sachverstand, solche Inhalte umfassend zu erkennen und dann zu löschen. Aus Protest gegenüber der Weigerung von Facebook, Botschaften zu löschen, in denen der Holocaust geleugnet wird, aus Protest stellt jetzt der Frankfurter Literaturverlag Schöffling & Co. seine Aktivitäten in diesem Medium ein. Und über die Hintergründe dieser Entscheidung möchte ich nun mit Patrick Hutsch sprechen. Er gehört zur Schöffling Verlagsleitung. Herr Hutsch, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Gemälde von Rubens werden von Facebook zensiert. Den Holocaust zu leugnen scheint für Facebook dagegen kein Problem zu sein. Was war denn der Auslöser für Ihre Entscheidung, Ihre Aktivitäten jetzt auf Facebook einzustellen, bis auf Weiteres? Es war ein Interview von Mark Zuckerberg in der vergangenen Woche bei Recode, in dem er im Grunde genommen auch vollkommen ohne Not eben auf das Thema der Holocaust-Leugner bei Facebook zu sprechen kam und ganz klar machte, dass er der Ansicht ist, dass so etwas passieren kann, dass man den Holocaust mal eben kurz vorm Frühstück leugnet und es unter Umständen auch nicht besser weiß. Wie glauben Sie, kommt Zuckerberg zu so einer Aussage? Denkt er einfach nicht drüber nach? Fehlt ihm da die Bildung oder ist das wirklich gemeint, wie gesagt? Nein, die Bildung wird ihm sicherlich nicht fehlen. Das möchte ich ihm nicht unterstellen. Als Erklärung dafür, warum Zuckerberg diese Aussage getroffen hat, denke ich, wäre es hilfreich, darüber nachzudenken, dass natürlich Facebook ein Medium ist, das Geld mit Werbung verdient. Und je mehr Zeit wir alle bei Facebook verbringen, desto teurer wird diese Werbung auch. Jetzt ist Facebook eine Plattform, aber wir sprechen eigentlich über eine Plattform ohne Redaktion. Und das ist eigentlich ja die Forderung an den Plattformbetreiber. Er muss eigentlich auch wissen, was auf dieser Plattform geschieht. Er muss es redaktionell bearbeiten und beurteilen. Ja, das ist ja auch eine grundlegende Diskussion, die schon seit vielen Jahren schwelt, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass Facebook mittlerweile nicht nur ein kleines, nettes Netzwerk ist, wo ein paar verhuschte Studenten sich treffen und Fotos austauschen von den letzten Partys, sondern mittlerweile, man muss es ja leider so sehen, ist es ein Leitmedium, das einfach gleichbedeutend ist mit anderen großen Medien unserer Kulturen und Gesellschaften, die eben ja auch eine redaktionelle Verantwortung dafür tragen. Und Sie haben es ja selber gesagt, schon eingangs, Facebook macht sich ja durchaus die Mühe, sehr viele Sachen sehr kritisch zu beäugen. Es werden Bilder von Rubens gelöscht. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch damit umzugehen, sei es jetzt analog, dass wirklich Menschen davor sitzen oder eben auch über Algorithmen. Versuchen Sie mal neben den Kunstwerken von Rubens oder auch dem David von Michelangelo das Bild einer stillenden Frau bei Facebook hochzustellen. Dann werden Sie auch innerhalb ganz kurzer Zeit feststellen, dass es gelöscht wird. Wie wichtig war denn Facebook, Herr Hutsch, bisher für Ihre Werbung, für Ihr Marketing, Schöffling und Co.? Es ist natürlich einfach so, dass auch wir als Verlag ganz essentiell darauf angewiesen sind, in den Netzwerken, Facebook, Instagram, alles was dazugehört, auch WhatsApp, mit unseren Autoren zu kommunizieren, mit Lesern zu kommunizieren, uns auch selber Informationen natürlich aus allen möglichen Ecken herauszuziehen. Und von daher sind natürlich diese Netzwerke mittlerweile für alle Verlage und für alle Unternehmen in Deutschland und weltweit sicherlich sehr, sehr essentiell. Deswegen haben wir uns diese Entscheidung natürlich im ersten Moment auch nicht leicht gemacht. Wir haben das schon auch intern kontrovers diskutiert. Aber uns war natürlich auch klar, wir sind ein Verlag, der seit Beginn an eben auch die Erinnerung von Holocaust-Überlebenden veröffentlicht und der immer sehr, sehr Wert darauf gelegt hat, dass die Erinnerung an die Gräueltaten und an die Toten wachgehalten wird. Von daher war für uns dann auch sehr schnell klar, dass das einfach nicht miteinander zu vereinbaren ist. Sind Sie denn in Kontakt mit anderen Verlagen? Also erwarten Sie, dass auch andere Verlage Ihre Idee aufgreifen und vielleicht ebenfalls auf Facebook verzichten? Wir haben uns jetzt nicht darum bemüht, mit anderen Verlagen im Vorfeld darüber zu diskutieren. Einfach deswegen, weil ich glaube, das sollte jedem Verlag aus unterschiedlichen Gründen selbst überlassen sein. Je nachdem, wie aktiv sie dort sind, je nachdem, was sie halt dann eben auch intern darüber denken. Aber natürlich wäre es schön, wenn man da eine Welle der Solidarität erfahren würde und sich da auch noch andere Medienunternehmen, es müssen ja nicht allein Verlage, anschließen und sei es dann eben durch diesen Form des Protestes oder eben auch durch aktiven Protest auf Facebook zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Vielen Dank. Vielleicht auch ein Thema für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels? Es könnte auch ein Thema sein für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, selbstverständlich. Der Frankfurter Literaturverlag Schöffling & Co. verzichtet bis auf Weiteres auf Facebook. Patrick Hutsch war das von der Verlagsleitung. Herr Hutsch, Dankeschön. Vielen Dank.